Ich fuhr mit geöffneten Fenstern und voll aufgedrehter Klimaanlage. Bevor ich eingestiegen war, hatte ich mir ebenfalls ein paar Nitrilhandschuhe übergestreift. Noch zweimal kam eines der schwarzen Dinger aus seiner Nase und einmal aus dem Mund, aber sie wurden vom Fahrtwind aus dem Beifahrerfenster gesaugt. Ich hatte die Richtung Lewiston-Auburn eingeschlagen, aber nicht die Absicht, auch bis dorthin zu fahren. Devereaux wohnte laut den Angaben auf seiner Einverständniserklärung in der Minot Avenue in Auburn, aber mit ihm in die Zwillingsstadt hineinzufahren war unmöglich, schließlich musste ich ihn irgendwann auf den Fahrersitz verfrachten. Das wollte ich an einem ungestörten Ort erledigen. Auf der Route 119 nach Waterford hielt ich am Rastplatz Wolf Claw. Es war ein heißer Tag, außer mir war niemand dort. Ich stellte den Wagen unter die Bäume in den Schatten, stieg aus, ging zur Beifahrertür, öffnete sie und löste Devereaux's Sicherheitsgurt, woraufhin er wieder nach vorn sackte, bis die Stirn auf dem Armaturenbrett ruhte. Nun wünschte ich mir, ich hätte den Privatgelehrten um eine Gesichtsmaske gebeten, doch was hätte es gebracht, Mund und Nase zu bedecken? Die schwarzen Fäden waren aus Devereaux's Augen gekommen, dann konnten sie bestimmt auch in meine kriechen. Ich musste einfach darauf hoffen, dass sie endlich ganz verschwunden waren. Auf den letzten 10 Meilen hatte ich zwar keine Tentakel mehr gesehen, doch selbstverständlich konnten sie auch herausgekrochen und zum Fenster hinausgeflogen sein, während ich mich auf die Straße konzentriert hatte. Ich kippte ihn in meine Richtung, fing ihn auf, zog ihn aus dem Auto und schleifte ihn um die Motorhaube herum. Dabei verlor er einen seiner Slipper. Wie gebannt starrte er mit seinen leeren Augen in die Sonne. Es dauerte eine ganze Weile und es war ziemlich anstrengend, ihn hinter das Steuer zu setzen, aber damit hatte ich gerechnet. Er atmete, war aber innerlich tot. Vietnam hatte mich gelehrt, dass tote Menschen schwerer sind als Lebende. Warum das so ist, weiß ich nicht. Die Schwerkraft will die Toten unter die Erde bringen, deshalb zerrt sie so gierig an ihnen. Mit dieser Ansicht bin ich übrigens nicht allein. Wieder sackte er nach vorn. Ich packte ihn bei den Haaren am Hinterkopf und hob ihn hoch, bevor er mit der Stirn auf die Hupe knallen konnte. Nachdem ich ihm den Sicherheitsgurt angelegt hatte, sank ihm der Kopf abermals auf die Brust, aber damit konnte ich leben. Nun musste ich mich schleunigst verpissen, bevor doch noch jemand auf den Rastplatz kam. Ich steckte den Schlüssel ins Zündschloss, schlug die Tür zu und marschierte los. Nach einer Viertelmeile auf der Route 119 fiel mir der Schuh ein. »Wahrscheinlich ist schon jemand dort«, dachte ich, und blickt in das offene Fenster des Chevys mit dem St. Doms-Aufkleber auf der Heckstoßstange und sagt, »Hey, Mister, aufwachen!« und »Hey, Mister, fehlt Ihnen was?« und »Ach übrigens, was kommen denn da für schwarze Dinger aus Ihrer Nase?« Doch auf dem Rastplatz war immer noch niemand. Ich hob den Slipper auf, öffnete die Fahrertür und fummelte ihn über seinen Fuß. Dann verwischte ich die Schleifspuren, die seine Absätze um die Wagenfront herum hinterlassen hatten, und machte mich ein weiteres Mal auf den Weg. Nach 5 Meilen, mein Schatten hinter mir wurde immer länger, erreichte ich eine Tankstelle mit einem kleinen Gemischtwarenladen und einer Telefonzelle. Ich hatte genug Kleingeld, dass ich nicht in den Laden gehen musste, wo mich nur jemand hätte sehen und sich später an mich erinnern können. Das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, doch inzwischen dachte ich wie ein Dieb oder Mörder. Ich rief bei Elgin an, damit er mich abholte, aber der ging nicht ran. Mittlerweile war ich wieder lebendig genug, um Angst zu verspüren. Ich hatte einen Plan, mit dem ich mir und dem Privatgelehrten aus der Klemme helfen könnte, aber Pläne ändern sich. Ich dachte an sein ständiges »Beweise, Beweise« und daran, dass er sowas von nicht bei Verstand war, und dann fiel mir ein, woher ich das wusste. Ich hatte es eigentlich von Anfang an gewusst, aber mir gesagt »Scheiß drauf« und weitermachen. Ich kehrte wieder um. Nun lag mein immer länger werdender Schatten vor mir. Als sich ein Auto näherte, hob ich den Daumen. Es fuhr an mir vorbei, genau wie das nächste. Schließlich hielt ein Pickup an. Der Mann am Steuer hatte ein wettergegerbtes rotes Gesicht und einen grauen Bürstenhaarschnitt. »Wo willst du hin?« »Nach Castle Rock zu meinem Vater.« »Na dann rein mit dir. Hast du gedient? Du siehst irgendwie so aus. Und alt genug für den Scheiß, in dem wir gerade stecken, bist du auch.« »Ja, Sir, hab ich. Ich auch. Vor ungefähr 10.000 Jahren. Semper Fi. Einmal bei den Marines, immer ein Marine.